Die Heimholung des Christentums in das Judentum. Im Christentum, als dem geschichtsmächtigen Revolutionsversuch gegen die Herrschaft des Judentums, ist die Einsheit von Gott und Mensch zur Anschauung geworden. Aber eben als Anschauung bzw. Vorstellung und noch nicht als reiner Gedanke. Das ist die Schwäche des Christentums und die Möglichkeit seiner, in Anführungszeichen, Heimholung in das Judentum, die weitgehend gelungen ist. Jede Anschauung bzw. Vorstellung ist endlich. Werden sie auf den unendlichen Gegenstand, Gott, bezogen, lässt sich im jüdischen Verstandesdenken zeigen, dass sie widersprüchlich sind. Nach dem Glaubenssatz, dass als wahr nur gelten kann, was sich nicht in sich widerspricht, sind durch den intellektuellen Judaismus die Dogmen der Kirche in einem sich über Jahrtausende erstreckenden Kampf aufgelöst und lächerlich gemacht worden. Im Zweiten Vatikanischen Konzil ist die Judaisierung der katholischen Kirche auf ihrem Höhepunkt angelangt. Die Bedingung für diesen Erfolg war die völlige Bewusstlosigkeit darüber, dass das allen Menschen geläufige Verstandesdenken dem Judentum die kulturelle Hegemonie beschert, weil es dem mosaischen Trennungsprinzip entspricht. Diese Konkordanz sichert dem Judentum die geistige und dann auch politische Macht, Offenbarung 13, und zwar so lange, bis die Einsicht in die Endlichkeit des Verstandes, das heißt in seine Unfähigkeit, die Wahrheit zu erkennen, in Klammern durch Kant gewonnen, zum allgemeinen Bewusstsein geworden sein wird und das Denken allgemein die Kraft erlangt haben wird, den Widerspruch in sich zu ertragen. Durch Hegel erreicht. So kann die Judenherrschaft durch nichts anderes überwunden werden, als mit dem deutschen Vernunftdenken, das seine klare und selbstbewusste Form in der Hegelschen Philosophie gefunden hat. Der schon weiter oben einmal zitierte, hier wiederholte Selbsterfahrungsbericht von Gilad Atzmon. Zitat: In meiner Frühzeit glaubte ich mich als autonomer Denker, der sich in eine distanzierte, archimedische Position mit Überblick begab. Dank Weininger erkannte ich, wie falsch ich lag. Ich war nicht von der Realität losgelöst, über die ich schrieb, und werde es auch niemals sein. Ich schaue nicht auf Juden oder jüdische Identität, ich schaue nicht auf Israelis. In Wirklichkeit schaue ich in den Spiegel. In Wirklichkeit arbeite ich mit Verachtung den Juden in mir sorgfältig heraus. Zitat Ende. Diese Aussage ist ein erhellendes Beispiel für eine spontane lebensgeschichtliche Kollision dieser beiden unterschiedlichen Denkformen. Die aus dieser Erfahrung resultierende Wendung des Autors vom Zionismus zur Fundamentalkritik am Judentum zeigt überzeugend, dass und wie sich in dieser geistigen Auseinandersetzung das Judentum und der Staat Israel in der Realität buchstäblich auflösen werden. Äußerlicher Anlass für diese Entwicklung ist die exterminatorische Staatspraxis Israel gegenüber den Palästinensern und seinen arabischen Nachbarn. Atzmon macht wahrnehmbar, dass die Staatlichkeit Israels dem Judentum verdientermaßen zum Verhängnis wird. Wir deutschwilligen Deutschen übten Verrat an unserem Volk, würden wir die in der aktiven Abkehr vom Judentum begriffenen Juden aus einem antijudaistischen Ressentiment heraus jetzt im Stich lassen. Bei der philosophischen Nichtung des Judentums haben wir unseren Mann zu stehen. Welchen heilsgeschichtlichen Auftrag hätte denn das deutsche Volk? Ein Volk, das einen Luther, einen Kant, einen Fichte, einen Goethe und einen Hegel hervorgebracht hat, denn sonst? Es geht um unsere Sache. Und kein Frontabschnitt ist in dem deutsch-jüdischen Krieg wichtiger als dieser. Juda braucht Jahwe zur Entlastung von Schuldgefühlen. Das göttliche Gebot zur Niedertracht gegen die Goyim lastet schwer auf den Juden. Sie können es nur ertragen, solange die Vorstellung anhält, damit dem göttlichen Willen ihres Eigentumsgottes nachzukommen. Ihn und nicht die Juden trifft dann die Verantwortung. Diese erleben sich in einem ewigen Befehlsnotstand, weil Ungehorsam den Zorn Jahwes und damit ihre Vernichtung hervorreizen würde. Das ist ein äußerst labiler Bewusstseinszustand. Ihre gottbefohlene Boshaftigkeit führt sie zwangsläufig in die Nähe des Gedankens, dass Jahwe gar nicht der wahre Gott, sondern Satan ist. Atzmon ist ein Beleg dafür. Dem öffentlichen Bewusstsein wird angeraten, den modernen und aufgeklärten Juden, für den weder Tora noch Talmud etwas bedeuten, sorgfältig vom Talmud-Juden zu unterscheiden. Es ist daher von Interesse, die Direktive zur Kenntnis zu nehmen, die Moses Mendelssohn, der geistige Stammvater des aufgeklärten Judentums in Deutschland, für den Umgang mit der von ihm propagierten Moderne an seine Stammesbrüder ausgegeben hat. Zitat: Sei zu Hause ein Jud und auf der Straße ein Goi. Zitat Ende. Atzmon reflektiert darüber. Zitat: Moses Mendelssohn war es, ein progressiver jüdischer Gelehrter des 18. Jahrhunderts, der folgende berühmte Einsicht der Haskala, jüdische Aufklärung, prägte. Sei ein Jude zu Hause und ein Goi auf der Straße. Was Mendelssohn dem modernen Juden damit enthüllte, lässt für Zweifel nicht viel Raum. Anstatt den modernen Juden zu einer wahrhaften Assimilation in ein homogenes, authentisches, universales Gleichheitsethos zu ermutigen, ist der Haskala-Jude dazu verurteilt, in einem dualen, trügerischen Modus, wenn praktisch nicht sogar in einem Zustand der Schizophrenie zu leben. Zerrissen zwischen dem Vergnügen des Rückzugs in eine behagliche häusliche jüdische Identität und dem öffentlichen Erscheinungsbild der umgebenden Realität, betrügt der oder die Haskala-Jude-Jüdin zu Hause seinen oder ihren Gott und täuscht den Goi, sobald er sie auf der Straße ist. Diese Dualität von Tribalismus und Universalismus ist es, die das Herzstück der kollektiven säkulären jüdischen Identität bildet. Diese Dualität wurde niemals richtig aufgelöst. Anstatt die Juden zu erlösen, erlegt sie einen gewissen Grad von Unehrlichkeit auf. Es wurden einige wenige Versuche unternommen, dies einfach abzutun, aber sie scheiterten alle. Zitat Ende. Aus Der wandernde Wehr, Seite 81, fortfolgend. Was wäre denn ein universales Gleichheitsethos? Atzmon weiß noch nichts von der Einsheit von Allgemeinem und Besonderem. Er will sich immer noch von Obst ernähren und verschmäht deshalb Äpfel, Birnen und Pflaumen. Das Homogeneous Authentic Universal Ethos ist nur ein anderes Wort für den jenseitigen Gott, der nicht gedacht werden kann, also auch nicht ist. Das Allgemeine ist vom Besonderen zwar unterschieden, aber von diesem nicht trennbar. Es ist im Besonderen innewohnend und als Seele desselben wirklich. Das Ethos ist kein Artefakt, sondern die je besondere Seinsweise des Geistes. Diese kann man weder wegbeschließen noch herbeizitieren. Küng, der Prediger eines Weltethos, ist wirklich ein armer Irrer oder Schlimmeres, ein Bauchredner der Judenheit. Der von Atzmon beklagte Misserfolg hat einen Grund. Jüdische Diaspora ist wesentlich die Existenz des Sauerteigs im Brotteig. Der Sauerteig kann nicht beschließen, nicht mehr sauer zu sein. Da den Juden die Heilsgeschichte Gottes kein Begriff ist, fragen sie nicht nach dem Grund, warum ihnen die Völkernormalität misslingt. Dieses Misslingen wird auch von Atzmon einfach als Vorhandenheit, als eine geschichtliche Tatsache registriert und nicht hinterfragt. Zitat: Der Zionismus zum Beispiel bot an, die abnorme Situation der jüdischen Diaspora zu beseitigen, mit anderen Worten, er behauptete, dass in einem jüdischen Staat, gemeint war nur für Juden, Die Unterschiede zwischen zu Hause und auf der Straße verschwinden würden. Obgleich ihm dies gelang, gibt es weder auf der Straße des Zionisten eine Spur von Universalismus noch in seinem Zuhause. Das Blutbad, das Israel im Libanon 2006 oder in Gaza 2008 hinterließ, lässt keinen Zweifel zu. Israel bietet uns keinerlei Lektionen in universalem Kosmopolitismus. Der Marxismus unternahm ebenfalls den Versuch, Menschen gleich aussehen zu lassen. Anders formuliert, er versprach, allen Heimen und Menschen das gleiche Aussehen zu geben. Diese Idee übte auf ein paar Westeuropäer und viele osteuropäische Juden, die sogar den Bund, eine jüdische sozialistische Partei, gründeten, einen großen Reiz aus. Der Marxismus war tatsächlich eine Weile erfolgreich. Doch heutzutage sind es Konsumdenken und Verhalten, die uns alle homogen erscheinen lassen. iPod, Coca-Cola, Jeans und so weiter. Ersichtlich gibt es auch hier nicht viel zu feiern. Aus dem Versagen dieser beiden großen konkurrierenden Ideologien heraus begann die Matrix der Negation ihren Triumphmarsch. Die Suche nach einer zeitgenössischen, kollektiven, säkulären jüdischen Identität ist ein erstaunliches Unternehmen. Wie zu Mendelssohns Zeiten ist das Ziel, die einander widerstrebenden Kategorien des Tribalismus und des Universalismus zu vereinen. Zitat Ende. Aus Der wandernde Meer, Seite 82 fortfolgend. Es fehlen Atzmon die Begriffe. Tribalismus und Universalismus sind nichtssagende Worterfindungen, mit denen die aufklärerische Wesensblindheit die weißen Flecken in ihrem Weltbild zudeckt. Zitat: Doch dies kann nie erreicht werden und eben deshalb kommt die Politik des Hasses ins Spiel. Wenn du nicht weißt, wer du bist, so suche dir einen Feind. Mit anderen Worten, sage mir, wen du hast und ich sage dir, wer du bist. Zitat Ende. Aus Der wandernde Bär, Seite 81. Die Weltgeschichte wäre danach ein einziges blinde Kuhspiel. Hier fällt Atzmon ins Feuilleton zurück. Säkularisation? Ein Dementi. Die Säkularisation dürfte nur Tarnung sein. Diesbezüglich hat der erste Nahostberater US-amerikanischer Präsidenten, Edwin M. Wright, erhellende Erfahrungen machen können, über die er, von Historikern befragt, zwecks Archivierung für die Harry S. Truman Bibliothek wie folgt berichtet hat. Zitat: Als ich mit diesen Leuten sprach, bemerkte ich, dass sie es wörtlich nahmen, was in der Bibel steht. Mehr noch, während einer meiner Unterhaltungen mit Ben-Gurion machte dieser die Bemerkung, Zitat, die Bibel ist unsere Stiftungsurkunde. Ich begann zu begreifen, dass Zionismus nur eine dürftig verschleierte Theokratie ist. Wenn Sie sprechen, haben Sie die Bibel im Kopf, aber Sie führen eine moderne nationalistische Sprache, um die Tatsache zu verdecken, dass, was Sie denken, von theokratischem Wesen ist. Sie sind sich bewusst, dass eine theokratische Gesellschaft für Amerika keine Anziehungskraft besitzt. Ich sollte hier anmerken, dass ich Zionismus als sehr betrügerisch erfahren habe. In allen Worten, die Zionisten gebrauchen, liegt eine doppelte Bedeutung und Chaim Weizmann selbst sagte einmal, Zitat, »Lasst die Briten oder wen auch sonst über Zionismus reden und sie können unsere Terminologie verwenden. Wir wissen, was die Bedeutung davon ist. Es hat eine Bedeutung für uns, eine andere für die Goyim.« Zitat Ende. Sie haben stets dieses doppelte Verstehen in allem, was sie tun. Wenn Sie Worte verwenden, muss man versuchen, den Zusammenhang zu ergründen, indem Sie die Worte verwenden. Zitat Ende. Atzmon zitiert Golda Meir, die in den 70er Jahren Ministerpräsidentin Israels war, mit den Worten, Zitat, »Für mich bedeutet jüdisch sein und hat es immer bedeutet, stolz darauf zu sein, Teil eines Volkes zu sein, das seine besondere Identität bei allem Schmerz und aller Qual, die ihm zugefügt wurden, seit mehr als 2000 Jahren bewahrt.« Zitat Ende. aus Golda Meir, mein Leben. Fußnote: Zu Golda Meir, ursprünglich Golda Meirson, geborene Mabowitsch, geboren 3. Mai 1898 in Kiew, gestorben am 8. Dezember 1978 in Jerusalem, war langjährige Außenministerin Israels und vom 17. März 1969 bis 1974 die erste weibliche Premierministerin Israels. Sie schloss sich der sozialistisch-zionistischen Bewegung an und galt bald als begabte Straßenrednerin. Ab Ende der 20er Jahre spielte sie eine führende Rolle in der zionistischen Internationale. So gehörte sie dem zionistischen Weltkongress und dem Exekutivrat der Jewish Agency an, deren Vorsitz sie 1946 übernahm. 1948-49 war sie Israels Gesandte in der Sowjetunion. 1949 bis 1956 amtierte sie als Arbeitsministerin. Von 1956 bis 1966 als Außenministerin und von 1969 bis 1974 hatte sie als Ministerpräsidentin den nahöstlichen jüdischen Staat politisch fest in der Hand. Jeden arabischen Widerstand in den besetzten Gebieten ließ sie gnadenlos brechen. Die israelische Tageszeitung Haaretz enthüllte, dass Golda Meir im Jahre 1958 als Außenministerin im Koordinierungsausschuss dafür plädierte, durch Selektion den Masseneinwanderungen aus Mittel- und Osteuropa Herr zu werden. Sie verwehrte sich demnach, zum Beispiel behinderte und kranke Juden aus Polen aufzunehmen. Israelischer Staatsbürger kann nur werden, wer nach intensiver Abstammungsprüfung zweifelsfrei als rein jüdisch gilt. Dieses strenge Gesetz geht auf die langjährige sozialistische Regierungschefin Golda Meir zurück. Der jüdische Publizist Arnos Elon berichtet in seinem Buch »Die Israelis, Gründer und Söhne«: Ministerpräsidentin Golda Meir, die niemals observante, strenggläubige Jüdin war, drängte das israelische Parlament im März 1970, die talmudische Definition in das Staatsgesetz aufzunehmen. Im 20. Jahrhundert, sagte sie, werden wir den Gebetsschal und die Gebetsriemen nicht wegwerfen. Der Staat dürfe nicht zu Mischheiraten zwischen Juden und Nichtjuden ermutigen. Golda Meir habe argumentiert, Mischehen zwischen Juden und Nichtjuden würden die Existenz des jüdischen Volkes gefährden. Zitat Ende, Ende der Fußnote. Vor dem Hintergrund der Erfahrungen des Politikberaters Adrian Wright mit diesem Volk sollte man Golda Meir die Frage stellen, war es das wert und wozu Juden überhaupt? Friedrich Nietzsche hat die Frage gestellt, wozu Mensch überhaupt? Und mit ihr das Fundament des Nihilismus, der schlimmsten Form des Atheismus, freigelegt. Wäre ich der nihilistischen Versuchung erlegen, könnte ich meinen, dass der Menschheit eine Menge Ärger erspart geblieben wäre, wenn es die Judenheit nicht gäbe. Am 29. November 1947 nahm die Generalversammlung der Vereinten Nationen die Resolution zur Errichtung eines unabhängigen jüdischen Staates in Palästina an. Ein halbes Jahr später folgte die Deklaration von Tel Aviv, mit der ausdrücklich auf die prophetische Literatur als Grundlage des Staates Israel Bezug genommen wird. Zitat: An diesem, dem 5. Schabbatabend des Jahres 5708, am 14. Tage des Mai 1948, einmütig kamen wir, die Mitglieder des Nationalrates, die das jüdische Volk in Palästina und die zionistische Weltbewegung repräsentieren, am Tage der Beendigung der britischen Mandatsherrschaft und Kraft des natürlichen sowie historischen Rechts des jüdischen Volkes und der Entschließung der Generalversammlung der Vereinten Nationen anlässlich der Aufrichtung des jüdischen Staates in Palästina, der den Namen Israel tragen wird, in feierlicher Versammlung zusammen. Der Staat Israel wird auf den göttlichen Geboten von Freiheit, Gerechtigkeit und Frieden, wie sie von den hebräischen Propheten gelehrt sind, beruhen. Entsprechend beginnt die Präambel des Verfassungsentwurfs vom 25. Januar 1949: Das jüdische Volk, demütig dem Gott unserer Väter dankend, dass er uns von der Last des Exils erlöst und uns in das von alters her uns gehörende Land zurückgebracht hat, erinnernd die hartnäckige Ausdauer und die heldenhaften Opfer unzähliger Generationen für das Überleben unseres Volkes und für die Bewahrung unseres geistigen Erbes. Zitat Ende. Aus Joseph Dunner, Republic of Israel, Its History and Its Promise. Nachgeholter Aufschrei der Empörung. Wäre 1948 die Vielzahl der Völker frei gewesen, hätte es einen Aufschrei der Empörung gegeben, ob der Zumutung, einen Staat willkommen zu heißen, der alles das verkörpert, was seit 1933 an Schlechtigkeit dem deutschen Volk angedichtet wird. Es ist der Jude Gilad Atzmon, der diesen Aufschrei jetzt mit seinem Buch »Der wandernde Wehr« nachholt. Zitat. Die ethnische Säuberung des palästinensischen Volkes im Jahre 1948 und die konstante und völlige Misshandlung des palästinensischen Volkes seitdem lässt das 5. Buch Mose, Kapitel 6, 10-2, wie eine erfüllte Prophezeiung erscheinen. Zitat Ende. Aus Der wandernde Wehr, Seite 151. Gilad Atzmons analytischer Verstand dringt tiefer in die bestimmenden feindlichen Triebkräfte der Gegenwart ein. Nicht nur, dass er den Nationalsozialismus als Feldzug gegen den inneren Juden deutet. Aufhorchen ließ auch der Bericht über seinen Auftritt in Bochum im November 2005 in den Ruhr-Nachrichten, Ausgabe vom 29.11.2005, Zitat. Atzmon bezeichnete die uns bekannte Geschichtsschreibung über den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust als eine komplette, von Amerikanern und Zionisten initiierte Fälschung. Der wahre Feind sei nicht Hitler, sondern Stalin gewesen. Die Deutschen sollten dies endlich erkennen und sich nicht länger schuldig und auch nicht verantwortlich fühlen. Ihr seid die Opfer, meinte Atzmon. Zitat Ende. Darauf wird in anderem Zusammenhang zurückzukommen sein. Nirgends, weder in der Deklaration von Tel Aviv vom Mai 1948 noch in der Präambel des Verfassungsentwurfs vom Januar 1949 sind Vorbehalte gegenüber der historischen Ideologie der Tora und der Propheten gemacht worden. Im Gegenteil wird mit dem Gott unserer Väter gedankt für die Erhaltung des geistigen Erbgutes. Zum Zwecke jener Erhaltung des geistigen Erbgutes wird in Israel auch ein Werk von gigantischen Ausmaßen unternommen, eine groß angelegte Sammlung religionsgesetzlicher Entscheidungen, die unter dem Namen Otsa Haposkim bereits in drei gewaltigen Bänden vorliegt. Die Sammlung soll im Laufe der Jahrzehnte auf 50 bis 60 Bände erweitert werden. Der erste Band, der in 2000 Exemplaren gedruckt wurde, ist bereits vergriffen und wird in zweiter Auflage erscheinen. Die Weltjudenheit und der Staat Israel können nur als religiöses Phänomen begriffen werden. Aus dieser Einsicht heraus hat Gilad Atzmon Der wandernde Wehr verfasst. Und wir begreifen nur, wenn wir Religion wieder ernst nehmen, auf eine ganz neue Art und Weise. Nicht als eine äußerliche Quelle des Wissens, sondern durch Denken im reinen Denken als Gewissheit frei unser Inneres erfüllend. Was sagt uns denn das Triumphgeschrei der Judenheit darüber, dass es ihr gelungen sei, uns unsere Religion zu nehmen? Beginn des Marsches der Judenheit zur Weltherrschaft. Der bewusste und gewollte politische Marsch der modernen Judenheit zur jüdischen Weltherrschaft beginnt 1860 mit der Gründung der Alliance Israélite Universelle. In dem von den Juden Isaac Adolphe Crémieux, zur damaligen Zeit die führende Leitfigur der Weltjudenheit, verfassten religiösen Manifest zur Zusammenfassung der Juden aller Länder heißt es, Zitat, »Die Allianz, welche wir bilden wollen, ist weder französisch noch englisch, weder schweizerisch noch deutsch, sie ist jüdisch, sie ist universell. Die anderen Völker sind in Nationen gespalten. Wir allein haben keine Mitbürger, sondern nur Religionsgenossen.

vergleiche das Kommunistische Manifest. Und er wusste, wie er schon 1843 in seinem Essay zur Judenfrage dargelegt hatte, dass diese Weltherrschaft in die Hände der Juden fallen würde, so dass schließlich die Aufgabe des Weltgeistes die Emanzipation der Menschheit vom Judentum sein werde. Einige Jahrzehnte später, am Ende des Ersten Weltkrieges, sind die verbliebenen europäischen Kaiserreiche unter der Leitung von Schülern von Karl Marx, überwiegend Juden, beseitigt worden. Es begann das bisher düsterste Kapitel der europäischen Geschichte. Mit Atzmons Buch zeichnet sich endlich die Erfüllung meiner programmatischen Voraussage ab, die ich in meiner Einlassung im Berliner Judaismusprozess im Jahre 2004 wie folgt gefasst habe. So erleben wir vielleicht schon bald die schonendste Revolution aller bisherigen Weltgeschichte. Wenn die Völker furchtlos, also laut und vernehmlich, verkünden, Jahwe ist Satan, wird dieses Religionsfossil von der Bühne des Welttheaters abtreten. Die monopolartige Geld- und Medienmacht werden die Völker im jetzt anhebenden Tohuwabohu des Systemzusammenbruchs den Juden mit leichter Hand abnehmen, indem sie die Geldsammelstellen, also Banken, Versicherungen und Vermögensfonds, in das Eigentum der Gemeinwesen überführen und so den Betrug der jüdischen Bankiers, die die Welt beherrschen, wenigstens teilweise sühnen sowie die Rolle der von Juden beherrschten Medien offenlegen. Die Beweise sind erdrückend. Die innere Einstellung, die jene Kreise beherrscht, ist in einem Brief der Gebrüder Rothschild, London, an US-amerikanische Geschäftspartner vom 28. Juni 1863 wie folgt zum Ausdruck gebracht. Zitat: Die wenigen, die das System verstehen, werden entweder so an dessen Vorteilen interessiert oder abhängig von den Vorteilen sein, dass keine Opposition von jener Klasse zu befürchten sein dürfte, während andererseits die große Menge des Volkes geistig unfähig ist, die ungeheuren Vorteile zu verstehen, die das Kapital aus dem System zieht und deshalb seine Lasten ohne Murren tragen wird und vielleicht ohne zu mutmaßen, dass das System ihren Interessen feindlich ist. Zitat Ende. Fußnote: Aus der Einlassung zur Anklage wegen Volksverhetzung vor der 22. Großen Strafkammer des Landgerichts Berlin. Geschöpft aus dem Buch von Justus Mullins, Die Bankiersverschwörung, Verlag für ganzheitliche Forschung und Kultur, Wobbenbüll, 1987, Ende der Fußnote. Auch das Verhältnis der Judenheit zum Geld als solches ist religiöser Natur. In diesem Zusammenhang ist es von Interesse, wie sich Alan Greenspan, als er noch an der Spitze des Weltgeldsystems stand, in einer Anhörung vor dem US-Kongress am 7. Juni 1996 äußerte. Frage des Vorsitzenden des Kongressausschusses an A. Greenspan: Können Sie uns hier vor dem Hohen Ausschuss versichern, dass mit Ihrer Geldmengensteuerungspolitik wir nie mehr den Crash von 1929 haben, wie eine lange Depression? Sie wissen bestens, 1987 hatten wir einen Börsencrash mit Wertverlusten, die an einem Tag höher waren als damals am Schwarzen Freitag 1929. Alan Greenspan, Vorsitzender der US-Notenbank Federal Reserve, Zitat: Herr Vorsitzender, meine Damen und Herren vom Ausschuss, nicht die monetären Techniken und Details können uns sicher davor retten, sondern nur allein der immer feste, inbrünstige Glaube aller an die Kraft des Geldes unserer Geldverfassung der Freiheit und Demokratie. Wenn wir nicht mehr an den US-Dollar glauben, an die wunderbare Stärke der USA und ihre Aufgabe für die Welt, Wohlstand und Freiheit allen zu bringen, dann sind wir verloren. Und die Kräfte der Finsternis, die nur darauf warten, uns zu verderben, werden die Oberhand gewinnen. Wir werden immer wieder nur gerettet in der göttlichen Vorsehung und seinem uns gnädigen Willen, wenn wir an die rettende Kraft des Geldes immer wieder so fest glauben, wie an Gott und unsere Verfassung. Denn unsere unabhängige Notenbank in ihrer Weisheit ist mit der Verfassung unter Gott unsere alleinige Garantie von Freiheit, Recht und Demokratie. Dafür lohnt es sich, täglich zu beten für diese Gnade, die uns anvertraut ist, als Chef der Fed durch das Volk der Vereinigten Staaten und seinem Präsidenten. Zitat Ende. Alan Greenspan, Chef der US-Notenbank, ein Jude, vor dem Kongressausschuss der Vereinigten Staaten für Kredit und Banken am 7. Juni 1996. Atzmons Denkansatz, der hier darzustellen ist, reicht tiefer als die in Frankreich einsetzende Kontroverse um den Mosaismus. Über letztere hatte die Frankfurter Allgemeine Zeitung in großer Aufmachung unter der Überschrift »Völkermord in Kanaan« unter anderem berichtet, Zitat, »Die Shoah sei kein besonderer Genozid gewesen. Der erste in einer langen Reihe sei schon in Kanaan begangen worden. In Palästina, von den Juden, deren Gott der Vater aller Genozide sei. Von Moses führe die Kausalität zu Hitler. Sie seien komplementäre Figuren und Führer. So steht es in einem französischen Buch von Jean Soler mit dem Titel Qui est Dieu? Wer ist Gott? Soler gehörte dem diplomatischen Dienst Frankreichs an, war zweimal Kulturattaché an der Botschaft in Israel und hat an einer von Eli Barnavi herausgegebenen Geschichte der Juden mitgearbeitet. Zitat Ende. Aus der Frankfurter Allgemeine Zeitung, 13.07.2012, Seite 32. Bomben auf Gaza treffen Moses. Die Bomben, die gerade wieder in diesen Tagen auf Palästina niedergehen, werden ihre Schuldigkeit tun und die Neigung der westlichen Völker, das Judentum weiterhin zu hätscheln, schwächen. Allein die israelischen Bomben und Raketen sind nicht genug. Der jüdische Ungeist und seine Realgestalt Israel kann nur durch den Geist als solchen in der ihm eigentümlichen Gestalt der Philosophie bzw. Wissenschaft genichtet werden. Das entscheidende Schlachtfeld im deutsch-jüdischen Krieg liegt im reinen Denken. Dort fließt kein Blut, nur der Schweiß der Gerechten. Es ist zuallererst der Feind als solcher sichtbar zu machen, denn er kämpft unter einer Tarnkappe. Um ihm diese herunterzureißen, bedarf es der Mithilfe des Menschen im Juden, der sein Judesein als existenzielles Problem erkennt. Genau das ereignet sich in Gilad Atzmon. Und nur um das ins Bewusstsein zu heben, nehme ich ihn noch als Juden in Anspruch. Tatsächlich ist er über sein Judesein schon meilenweit hinaus. Es wird bald in der Reihe der Erlöser der Judenheit wahrgenommen werden.